Das Wasser weicht langsam zurück und hinterlässt ein Chaos. Orte sind praktisch ausgelöscht, Krankheiten drohen, Menschen stehen vor dem Nichts. Es ist höchste Zeit zu helfen. Diese Katastrophe betrifft uns alle. Es ist höchste Zeit zu helfen.